Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Die Bundesregierung sucht derzeit mit einer neuen diplomatischen Initiative nach Fortschritten im Syrienkrieg. Daniel Pokracker. Kanzlerin Merkel sprach mit US-Präsident Obama, Außenminister Steinmeier mit seinem russischen Kollegen Lavrov. Merkel und Obama waren sich nach Angaben des Weißen Hauses einig, dass es Russland und die syrische Regierung in der Hand hätten, die Gewalt in Syrien zu beenden. Die Bombenangriffe auf die zum Teil eingeschlossene Stadt Aleppo bezeichneten Obama und Merkel als barbarisch. Bundesaußenminister Steinmeier erhöhte den Druck auf Russland in einem direkten Gespräch. Aus dem Auswärtigen Amt hieß es, Steinmeier und sein Kollege Lavrov hätten ausführlich telefoniert. Steinmeier habe dabei gefordert, Russland müsse sich für eine längere Waffenruhe einsetzen als für die bisher angebotenen 48 Stunden und diese Feuerpause dann gegenüber dem Assad-Regime durchsetzen. Ungarn will keine Flüchtlinge aufnehmen. Die Regierung wehrt sich daher mit einem Referendum gegen den EU-Beschluss zur Verteilung von Migranten. Den Vorwurf, sein Land handele unsolidarisch, wies der ungarische Botschafter Peter Györkös heute früh in dieser Sendung zurück. Solidarität. Wir gehen davon aus, dass wir den größten Anteil von Lastenverteilung an Solidarität auf uns genommen haben. Wir die gemeinsamen Außengrenzen geschützt haben. Und wenn wir das nicht tun, hätten sie heute 3-4 Millionen mehr Migranten in Deutschland unkontrolliert eingereist. Unsere Soldaten kämpfen gemeinsam übrigens mit der Bundeswehr in den Krisenregionen gegen Fluchtursachen. Wir haben alle unsere finanzielle humanitäre Hilfe geleistet. Wir sind eine der am meisten Solidarität leistenden Mitgliedstaaten. Und Verteilung ist Teil des Solidaritätsmechanismus, aber nur, wenn es unter Kontrolle steht und freiwillig geschieht. Der ungarische Botschafter Peter Györkös. Die EU-Umweltminister kommen heute zu einem Sondertreffen zusammen, um eine baldige Ratifizierung des Weltklimaabkommens zu ermöglichen. Der Druck wächst, weil einige Länder wie Polen nach Sonderregelungen noch Sonderregelungen fordern. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks von der SPD sagte dazu im Deutschlandfunk. Also das ist in der Tat noch kein Selbstläufer, denn wir müssen da jetzt heute einstimmig entscheiden. Aber sind eben noch nicht alle Länder an Bord. Es kann also immer noch sein, dass es nicht klappt. Und es ist mir aber wichtig zu sagen, wir werden keine Zugeständnisse zulasten des Klimaschutzes machen. Wenn einzelne Mitgliedstaaten ihre Zustimmung davon abhängig machen, dass sie irgendwie einen Nachlass oder so bei ihren nationalen Klimaschutzverpflichtungen bekommen, dann machen wir das nicht mit. Das kommt nicht in Frage. Es wird so sein, dass manche Länder mehr Anstrengungen leisten als andere, weil manche Länder es auch einfach besser können. Das ist nicht nur Deutschland, das ist auch Großbritannien, das ist auch Österreich, das sind auch die skandinavischen Mitgliedstaaten. Das ist deswegen gerecht, weil es ja auch nach den jeweiligen Möglichkeiten geht. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks. Bei einem Großbrand in einem Bochumer Krankenhaus sind in der Nacht mindestens 2 Menschen ums Leben gekommen. Viele weitere wurden verletzt. Daniel Kuhr. 6 Personen schweben in Lebensgefahr. Die Feuerwehr wurde gegen 2:30 heute früh vom Brand in dem Bochumer Krankenhaus informiert. Gut 200 Einsatzkräfte, auch aus den Nachbarstädten, sind noch immer im Einsatz. Zeitweise stand der Dachstuhl des Bergmannsheils großflächig in Flammen. Zurzeit steigt immer noch Rauch aus dem Gebäude auf. Nach bisherigen Erkenntnissen ist der Brand in einem Patientenzimmer des Krankenhauses im 6. Stockwerk ausgebrochen. Das Krankenhaus ist inzwischen evakuiert. Von den 180 Patienten wurden 100 vorzeitig entlassen. 80 weitere wurden auf andere Kliniken verteilt. Die Stadt Bochum hat unterdessen im Internet eine Notfallseite eingerichtet. Israel nimmt heute Abschied von seinem ehemaligen Präsidenten Shimon Peres. An der Trauerfeier nehmen Staats- und Regierungschefs aus aller Welt teil. Thorsten Teichmann. Mit der Ankunft des Sarges auf dem Herzlberg in Jerusalem beginnt die Zeremonie. Neben Politikern wird auch der israelische Schriftsteller und Peres-Vertraute Amos Oz sprechen. Ebenso die erwachsenen Kinder des Verstorbenen. Vor der eigentlichen Beisetzung ergreift dann US-Präsident Obama das Wort. Obama wird es sich kaum nehmen lassen, Peres Leben mit den Herausforderungen der heutigen Zeit in Verbindung zu setzen. Eine Ethikkommission soll ab heute Grundsätze für das automatisierte Fahren erarbeiten. Dirk Rodenkirch. Wie sollen vollautomatisch fahrende Autos entscheiden, etwa bei einer Notbremsung oder wenn sie ausweichen müssen? Das ist eine der Fragen, die die Kommission klären soll. Minister Dobrindt nannte vorab 2 Grundsätze, die gelten müssen. Erstens, Sachschaden ist einem Personenschaden immer vorzuziehen. Zweitens, darf es keine Klassifizierung von Menschen geben, etwa nach Größe oder Alter. Aufgabe der Kommission ist es nun, einen rechtlichen Rahmen zu erstellen, in dem sich vom Computer gesteuerte Autos in Gefahrensituationen verhalten müssen. An diesem Rahmen sollen sich dann Programmierer orientieren. US-Ermittler suchen weiter nach der Ursache des Zugunglücks gestern in New Jersey. Jan Bösche. Warum bremste der Zug nicht ab? Das bleibt die entscheidende Frage für die Ermittler. Fahrgäste berichteten, sie hätten keine Bremsen gehört oder gespürt. Wie schnell der Zug genau war, ist noch unklar. Die Hoffnung ist, dass der Lokführer bei der Aufklärung helfen kann. Er überlebte den Unfall und konnte das Krankenhaus am Abend wieder verlassen. Der Zug war im morgendlichen Berufsverkehr im Bahnhof Vorburken über den Prellbock gefahren und erst in einem Warteraum zum Stehen gekommen. Bei dem Unfall wurden über 100 Fahrgäste verletzt. Eine Frau starb. Sie stand auf dem Querbahnsteig und wurde von Trümmerteilen erschlagen. Und um 8.47 Uhr ist mein Kollege Tobias Oehlmeier noch einmal ins Studio gekommen mit dem Aktuellen vom Sport. Das war historisch. Mainz 05 hat seinen ersten Sieg in einem internationalen Wettbewerb gefeiert. In der Europa League in Aserbaidschan gegen den FK Kevele. Felix Mansel. Das wäre fast schief gegangen. Rückstand nach Führung und dann die Partie doch noch gedreht und 3:2 gewonnen. Auffällig auch gegen den FK Kebele wieder. Das zeitweise starke Spiel der Rhein-Hessen ist in dieser Saison noch nicht über 90 Minuten stabil genug. Ein Grund dafür, das 05-Team ist sehr jung. In Baku beweist der Mainzer Trainer Martin Schmidt aber ein gutes Händchen und wechselt mit Cordoba und Öztunali den Sieg ein. Beide kommen 25 Minuten vor Schluss, beide treffen. Und auch Schalke 04 hat gewonnen, 3:1 zu Hause gegen Salzburg. Das macht Mut, auch für die Bundesliga, wo das Team von Trainer Markus Weinzel ja punktlos am Tabellenende liegt. Weil wir ein gutes Spiel abgeliefert haben, weil wir hochverdient auch gewonnen haben. Es gibt uns Selbstvertrauen, es gibt uns die Punkte in der Euroleague-Tabelle, leider nicht in der Bundesliga-Tabelle, aber es gibt Selbstvertrauen und Sonntag müssen wir so weitermachen. Sonntag geht's gegen Gladbach. Heute wird der 6. Spieltag eröffnet mit der Partie Leipzig gegen Augsburg. Und ebenfalls heute der Auftakt des Ryder Cups, der Kontinentalvergleich der Golfer USA gegen Europa. Seit 2008 haben die Amerikaner nicht mehr gewonnen. Martin Ganselmeier. Auf dem Papier sind die US-Golfer um Kapitän Davis Love favorisiert, zumal sie an den drei Spieltagen von jeweils 50.000 bis 80.000 Fans in Minnesota angefeuert werden. Für das US-Team spielt unter anderem der Weltranglistenzweite Dustin Johnson, Jungstar Jordan Spieth und der erfahrene Phil Mickelson. Für die Europäer geht der derzeit beste Golfer der Welt an den Start, der Nordire Rory McIlroy. Außerdem der Schwede Henrik Stenson, der Spanier Sergio Garcia und der Deutsche Martin Keimer. Für den 31-Jährigen aus Mettmann ist es bereits der 4. Ryder Cup. Mit ihm hat das Team Europa bisher immer gewonnen. Und Rom zieht seine Bewerbung für Olympia 2024 zurück. Das hat der Stadtrat mit klarer Mehrheit beschlossen. Dankeschön, Tobias Oehlmeier. Am Mikrofon dieser Sendung Informationen am Morgen. Im Deutschlandfunk verabschiedet sich Christiane Kess.